neue Beats und ihr hört das Beste von Urchin Life. Auf dich, Boom! Optik und Erd, SAVEKO, mehr Beats, Optik und Erd. Und seid froh, wenn ich nicht rappen würde, würde ich ein Flugzeug entführen mit einem Gruß von uns Vieren und durchdeppen stürmen. Wir sind nett und führen einen Krieg gegen G's und Cats, die es nicht führen. Gegen Hacks, die es nicht spüren und Raps, die zerstören. Real is S, Mann, ich wette, das war's. Buch den Flug zum Saturn und rette deinen Arsch. Ich rappe mein Part und plötzlich werden Hater übernetzt. Sieh zu, wie deine Crew stirbt und ich später drüber rapp. Ich bitte dich, ich find dich doch nicht mehr lustig. Der Letzte, der was wollte, hat jetzt ein Loch in der Brust, Bitch. Noch mehr gefrustet, von dem Rest konntet ihr lang nichts lernen. Ich bin wie Dobo im Wertwohl mit Mitte 20 Sternen. Wegen den Worten, die ich sag, wegen den Raps, die ich bring. Ihr habt zu lang gewartet, die Chefs sind jetzt ihr voll. Ihr habt lang genug gewartet auf S und E. Ihr könnt noch lang genug warten, bis die Letzten gehen. Die Besten stehen bis zum Schluss. Aha. Unsere Texte leben, Texte nehmen euch mit bis zum Schluss. Ihr habt lang genug gewartet auf S und E. Ihr könnt noch lang genug warten, bis die Letzten gehen. Die Besten stehen bis zum Schluss. Aha. Unsere Texte leben, Texte nehmen euch mit bis zum Schluss. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Rapper erscheint, der sich andauernd rechtfertigen muss für das, was er schreibt. Sag mir Bescheid, wenn du denkst, du bist true und kannst rhyme. Ich komm gern in deine Stadt, um dir das Gegenteil zu beweisen. Ich hab klein angefangen, mein Album ist auf 6 Reihen gegangen. Ich rap, weil ich's kann, nicht um dann zu gehen, sondern hin zu landen. Bis mich jeder in Deutschland kennt, wie 51. Sieh mich an, schau mich an, nein, hör dir mein Album an. Kack auf alles, hör zuerst mein Album und entscheide dann. Wir bauen grad ein Optik-Imperium auf. Schreiben Texte in 10 Minuten und nehmen sie auf. Lassen T-Shirts und Sweater drucken und bringen sie raus. Machen unser eigenes Booking und treten dann auf. Viele regen mich auf, denn sie sind jetzt auf einmal freundlich. Wobei sie früher meinten, dein Shit läuft nicht. Ihr habt lang genug gewartet auf S und E. Ihr könnt noch lang genug warten, bis die Letzten gehen. Die Besten stehen bis zum Schluss. Aha. Unsere Texte leben, Texte nehmen euch mit bis zum Schluss. Ihr habt